Der erste D-Major, The Smiths und ihr Gesicht. Zig Züge von Schwermut, ein klagendes Gedicht von Sinn und Gebärden, des Lebens und der Manie, sein Glück doch in Einklang mit der Welt zu verfrühen. Hör doch jetzt auf und zu verarschen, du brauchst kein Mitleid, du brauchst das Gefühl, dass sich eine tobende Menge an deinem Anblick berauscht. Hast du nur einmal was gefühlt oder war alles, was mich einnahm, war deine sanft melancholische Verwegenheit nur scheiß kalkuliert? Kannst du nur einmal auch was fühlen, als um diese Drecks-Eitelkeit zu verlieren? Ich weiß, es lebt sich halt leichter ohne den ernsten Versuch, einmal zu erkunden, was man ist und dafür tut. Doch so demonstrativ, wie du's verneinst, dich zu verstehen, ein Trugbild deiner selbst, der steril, aber schön. Hör doch jetzt auf und zu verarschen, du brauchst kein Mitleid, du brauchst das Gefühl, dass sich eine tobende Menge an deinem Anblick berauscht. Hast du nur einmal was gefühlt oder war alles, was mich einnahm, jetzt hier? War deine sanft melancholische Verwegenheit nur scheiß kalkuliert? Kannst du nur einmal auch was fühlen, sei es um diese Drecks-Eitelkeit zu verlieren? Ich fühl mich eh schon beschissen, weil unser größtes Problem am Ende wohl in mir liegt. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie du dich hier betrauerst, dabei vollkommen vergisst, dass bewusst bezogenes Schweigen eine Sache zwischen mir und Morrissey ist. Hör doch auf, mich zu verarschen, ich brauch kein Mitleid, ich brauch das Gefühl, dass sich eine tobende Menge an meinem Anblick berauscht. Wir schleppen uns müde in Gedanken, in den grell leuchtenden Schein. Heben die Arme, warten auf Applaus, verderben unser Sein. Ich kann's mir leisten, Baby, deshalb prahl ich mit meinem Ruin. Oh Gott, wie ich mich hasse, weil ich sie und nur sie verdien. Hast du nur einmal was gefühlt oder war alles, was mich einnahm, geziert? War deine sanft melancholische Verwegenheit nur scheiß kalkuliert? Kannst du nur einmal auch was fühlen, sei es um diese Drecks-Eitelkeit zu verlieren?